Nicht mal eine Stunde, nicht mal einen Augenblick ohne dich. Keinen Tag, den ich ohne dich ertrag. Echt verrückt, denn ich zähle auf einmal Sekunden. Denn mein Herz schlägt viel zu schnell wegen dir. Sowas von genial, dass ich dich gleich wieder seh. Jede Stunde ohne dich übersteh. Phänomenal. Wenn du nur wüsstest, wie das war. Ich komm doch ohne dich nicht klar. Nicht mal eine Stunde, nicht mal einen Augenblick ohne dich. Keinen Tag, den ich ohne dich ertrag. Nicht mal eine Stunde, weil du für mich das Allerbeste bist. Hab ich dir schon gesagt, dass ich dich zu lieben mag. Mal im Ernst, du, ich lass dich nicht noch einmal gehen. Wenn's sein muss, nimm mich mit, nimm mich mit. Das ist nicht normal, meine Welt ist wieder bunt. Alles dreht sich, alles läuft wieder rund. Phänomenal. Wenn du nur wüsstest, wie das war. Ich komm doch ohne dich nicht klar. Nicht mal eine Stunde, nicht mal einen Augenblick ohne dich. Keinen Tag, den ich ohne dich ertrag. Nicht mal eine Stunde, weil du für mich das Allerbeste bist. Hab ich dir schon gesagt, dass ich dich zu lieben mag. Nein, ich sterbe jede Stunde ohne dich, weil du für mein Leben die Liebe des Allerbesten bist.